ausgelacht wegen seinem kleinen Ding. In der Dusche dann Witze gemacht, mit so einem Stumpfen hat keinen Sinn. Mit 18, 5 Zentimeter groß, man konnte ihn kaum stehen sehen. Doch war er sich immer sicher, der wird noch in die Länge gehen. Auch ein kleiner Schwanz, ja, der kann's. Auch ein kleiner Schwanz, der kann's. Auch ein kleiner Schwanz, ja, der kann's. Auch ein kleiner Schwanz, der kann's. Auch ein kleiner Schwanz, ja, der kann's. Auch ein kleiner Schwanz, der kann's.